Und wir sandten Ibrahim, als er zu seinem Volk sagte, dient Allah und fürchtet ihn. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wisst.